WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic. Herzlich willkommen. Und ich muss Sie gleich vorwarnen, in den nächsten knapp 30 Minuten wird hier an dieser Stelle politische Überzeugungsarbeit geleistet, oder besser gesagt versucht, sie zu leisten. Sie wissen garantiert selbst, wie es ist, wenn man älter wird und die Freunde auch. Man verändert sich nicht nur körperlich, auch die Einstellung verändert sich. Man entzweit sich, was die politische Meinung angeht. Ja, und da fällt die Überzeugungsarbeit also schon mal wegen des Alters schwerer, egal ob sich's um den besten aller Freunde handelt oder eben auch nicht. Problematisch wird's dann aber noch zusätzlich, wenn man vom eigenen politischen Idealzustand oder der Revolution, die man sich herbeiwünscht, nur so eine verschwommene Vorstellung hat. Da hilft nur eine Spurensuche in der eigenen bürgerlichen Sozialisation und die unternehmen wir jetzt. Gute Unterhaltung. Geschichte, wie ich einmal versucht habe, Jakob zum Kommunisten zu machen und dann merken musste, dass mein eigenes Bild von Kommunismus und Revolution sehr verworren und eher emotional ist und vor allem aus der Negation alles Bestehenden hervorgeht, die ich mir nicht verkneifen kann, wenn ich die Welt sehe, womit ich wieder einen Anschlusspunkt zu Jakob fand. Da wir den Hass teilen. Hallo Jakob. Wenn ich dir dies schreibe, bist du vielleicht schon in Frankfurt und unsere gemeinsame Zeit in Kansas City wird nichts mehr als eine ferne Erinnerung sein. Unseren letzten Abend werde ich niemals vergessen. Wir schlenderten durch die Vororte der Stadt und spielten unsere Spiele, riefen unsere Parolen und lachten verwirrte Fremde an. Wir kamen zu einer alten Kirche voller alter Leute und begannen ihnen vorzulesen. Dann hast du Wichsen gesagt und daraufhin ist ein Pferd gestorben. Ein wilder Mob vertrieb uns aus dem Viertel, wir entkamen knapp auf unseren silbernen Drahteseln. Du lachtest wild und spucktest die schlimmsten Flüche auf unsere Verfolger und ihre verkommenen Drecksleben. In dem Moment, da wusste ich, du bist etwas ganz Besonderes, Jakob. When our young people approach adult life, we shall say to them that real liberty cannot be exercised except under the shelter of a guiding authority, which they must respect, which they must obey. We shall then tell them that equality should set itself within the framework of a hierarchy founded on the diversity of office and merits. Finally, we shall tell them that there is no way of having true brotherhood except within those natural groups. The family, the town, the homeland. The homeland. Jakob, hör mal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Dein Gesicht erinnert mich an Bilder, die ich zerstört habe. Es war nicht alles schlecht. Wir kehrten um. Zurück in das Haus, in dem du lebtest. Drückten die roten Plastiktürgriffe fuhren mit unseren schwitzigen Fingern durch die Holzrillen an der Wand. Stießen das Windspiel an. Konnten mitsingen. Wir fanden Bilder von dir. Am Strand. Von dir. Auf dem Schoß deines Vaters. Es war nicht alles schlecht. Wir könnten unsere Fotos vertauschen. Elternsprechtag. Wir könnten Vorwürfe machen. An Vater, Mutter, Kind. Elternsprechtag. Wir könnten uns hier noch einmal lieben. Elternsprechtag. Wir könnten uns trennen. Elternsprechtag. Aufgrund unserer lächerlichen Ähnlichkeiten. Elternsprechtag. Elternsprechtag. Wir könnten uns erkennen. Elternsprechtag. In unserer ähnlichen Lächerlichkeit. Elternsprechtag. Oder? Elternsprechtag. Elternsprechtag. Das Nicht-Offensichtliche. Jede Vorstellung, die ich von Freiheit habe, von mir, von dem, was werden kann aus mir und aus Freiheit, wird herrschaftlich auf dem Boden der Tatsachen festgehalten. Ich kann keine Idee entwickeln, die aus Gesellschaft und Ausbeutung herauskäme. Freiheit startet. Ich bin nicht frei geboren. Ich bin als Bürger geboren, als Deutsche, als Kind mit Kinderspielzeug und Geschichten von Männern, die Drachen überlisten und Dieben, die ins Gefängnis müssen. Von Siebenschläfern, die Lohnarbeit verrichten und die sich beim Zubettgehen Geschichten von Siebenschläfern vorlesen, die Lohnarbeit verrichten. Immer da, bis zuletzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Dein Gesicht erinnert mich an Bilder, die ich zerstört habe. Du bist das Wunder von Totalität. Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen. Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Genauso wie sich ein Lufthauch zu einem Sturm entwickelt, kann deine Tat wirken. Unrealistisch, sagst du? Und warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist? Wieso schwenkst du Fahnen, während Schumacher seine Runden dreht? Du kennst die Antwort. Weil aus deiner Flagge viele werden und aus deiner Stimme ein ganzer Chor. Du bist von allem ein Teil. Und alles ist ein Teil von dir. Du bist Totalität. Dein Wille ist wie Feuer unterm Hintern. Er lässt deinen Lieblingsstürmer schneller laufen und Schumi schneller fahren. Egal, wo du arbeitest. Egal, welche Position du hast. Du hältst den Laden zusammen. Du bist der Laden. Du bist Totalität. Unsere Zeit. Schmeckt nicht nach Zuckerwatte. Das will auch niemand behaupten. Mag sein, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Oder mit dem Gesicht vor einer Mauer. Aber einmal haben wir schon gemeinsam eine Mauer niedergerissen. Totalität. Oh, genug Hände. Um sie einander zu reichen und anzupacken. Wir sind... Totalität. Mach mal unsere Hände schmutzig. Du bist die Hand. Du bist... Totalität. Du bist... Totalität. Also wie wär's, wenn du dich mal wieder selbst anfeuerst? Gib nicht nur auf der Autobahn Gas. Geh runter von der Bremse! Alter! Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Totalität. Frage dich nicht, was die anderen für dich tun. Du bist die anderen. Du bist Totalität. Behandle Totalität doch einfach wie einen guten Freund. Meckere nicht über ihn, sondern biete ihm deine Hilfe. Cool Savage hat damit gemacht. Leistung, zu der du fähig bist. Und wenn du damit fertig bist, übertriff dich selbst. Schlage mit deinen Flügeln und reiß Bäume aus. Du bist die Flügel. Du bist der Baum. Du bist ein. Ich bin kein. Stand und ich mich nicht mehr bewegen konnte, wünschte ich mir nicht so sehr, wie das alles aufhört. Das konnte doch nicht wahr sein. Das konnte es doch nicht sein. Das war das erste Mal, dass ich mich mit Kommunismus auseinandersetzte. Jakob meinte, dass sein Verstand irgendwann so durchgedreht... Weil der Verstand irgendwann so durchgedreht ist. Und in solchen Spiralen gewesen sei. Und in solchen Spiralen war, dass ich... Dass er sich gesagt habe, dass er nur noch auf seinen Bauch hören könne. Kann nur noch auf meinen Bauch hören. Er habe sich gefragt, ob er bereit sei, dagegen anzukämpfen. Bin ich bereit, dagegen anzukämpfen? Oder das Bauchgefühl akzeptieren sollte. Kann nur noch auf meinen Bauch hören. Oder akzeptiere ich das Bauchgefühl, weil es... Der Kopf stünde so gegen sich. Der Kopf steht so gegen sich. Dass er auf ihn nicht mehr vertrauen könne. Er müsse auf seinen Bauch hören. Dass ich darauf nicht mehr vertrauen kann. Ich muss auf meinen Bauch hören. Kann nur noch auf meinen Bauch hören. Und das sei die richtige Entscheidung gewesen. Deswegen zu ganz großen Teilen auch mein Wesen repräsentiert. Das Bauchgefühl repräsentiere zu ganz großen Teilen auch sein Wesen. Warum muss ich mein Mindset, was im Endeffekt meine Emotionen beeinflussen würde, so komplett auf den Kopf stellen, um das dann akzeptieren zu können? Warum muss ich mein Mindset, was im Endeffekt meine Emotionen beeinflussen würde, so komplett auf den Kopf stellen, um das dann akzeptieren zu können? Weißt du, Jakob, es gibt nichts Harmloses mehr. Die kleinen Freuden, die Äußerungen des Lebens, die von der Verantwortung des Gedankens ausgenommen scheinen, haben nicht nur einen Moment der trotzigen Albernheit, des hartherzigen sich blind machen, sondern treten unmittelbar in den Dienst ihres äußersten Gegensatzes. Nach der Baum, der blüht, lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt. Noch das Unschuldige, wie schön, wird zur Ausrede für die Schmach des Daseins, das anders ist. Und es ist keine Schönheit und kein Trost mehr, außer in dem Blick, der aufs Grauen geht, ihm standhält und im ungemilderten Bewusstsein der Negativität die Möglichkeit des Besseren festhält. Versteh doch, Misstrauen ist geraten gegenüber allem Unbefangenen, Legeren, gegenüber allem sich gehen lassen, das Nachgiebigkeit gegen die Übermacht des Existierenden einschließt. Der böse Hintersinn des Behagens, der früher einmal auf das Prosit der Gemütlichkeit beschränkt war, hat längst freundlichere Regungen ergriffen. Das Zufallsgespräch mit dem Mann in der Eisenbahn, dem man, damit es nicht zu einem Streit kommt, auf ein paar Sätze zustimmt, von denen man weiß, dass sie schließlich auf den Mord hinauslaufen müssen, ist schon ein Stück Verrat. Kein Gedanke ist immun gegen seine Kommunikation und es genügt bereits, ihn an falscher Stelle und in falschem Einverständnis zu sagen, um seine Wahrheit zu unterhöhlen, okay? Jakob, bitte, jetzt konzentrier dich! Unfair, unfair, unfair! Umgänglichkeit selber ist Teilhabe am Unrecht, Jakob. Indem sie die erkaltete Welt als eine vorspiegelt, in der man noch miteinander reden kann. Und das lose, gesellige Wort trägt bei, das Schweigen zu perpetuieren, indem durch die Konzessionen an den Angeredeten dieser im Redenden nochmals erniedrigt wird. Jakob, das böse Prinzip, das in der Leutseligkeit immer schon gesteckt hat, entfaltet sich im egalitären Geist zu seiner ganzen Bestialität. Herablassung und sich nicht besser dünken sind das Gleiche, verstehst du? Durch die Anpassung an die Schwäche der Unterdrückten bestätigt man in solcher Schwäche die Voraussetzung der Herrschaft und entwickelt selber das Maß an Grobheit, Dumpfheit und Gewalttätigkeit, dessen man zur Ausübung der Herrschaft bedarf. Wenn dabei, in der jüngsten Phase, der Gestus der Herablassung entfällt und Angleichung allein sichtbar wird, so setzt gerade in solcher vollkommenen Abblendung der Macht das verleugnete Klassenverhältnis umso versöhnlicher sich durch. Für den Intellektuellen ist unverbrüchliche Einsamkeit die einzige Gestalt, in der er Solidarität etwa noch zu bewähren vermag, okay? Alles Mitmachen, alle Menschlichkeit von Umgang und Teilhabe ist bloße Maske fürs stillschweigende Akzeptieren des Unmenschlichen. Einig sein soll man mit dem Leiden der Menschen, weißt du, der kleinste Schritt zu ihren Freuden hin ist einer zur Verhärtung des Leidens. In den Nächten fanden wir die Worte, und versteckten sie in Antiquariaten. Für kommende Generationen, so unwissend und untraurig wie wir. Oder für etwas ganz anderes, das wir uns mit Fingerfarben auf unseren Körpern ausmalten. Mit Herzen und Sternchen. Wie die Sternchen, die dir eines Abends einfach aus den Augen fielen und wir verdattert davor standen, in deinem sauber aufgeräumten Zimmer. Wir hatten auf dem harten Boden gelegen und das Schattenspiel beobachtet, das vorbeifahrende Autos mit den Ästen vom Fenster veranstalteten. Um uns die Hals- und Herzschmerzen und die Kälte zu vertreiben, erzählten wir uns Geschichten über Waldelfen. Über das Meer, die Sonne, heiße Schokolade, Gras, Pilze und Kuscheln unter weichen Decken. Davon, wie wir über unsere Vergangenheit nur in einer fremden Sprache sprechen. Wie uns niemand unsere Heimlichkeit und Leichtigkeit nehmen könnte. Jetzt lagen da diese Sterne auf dem Boden, die dir aus den Augen gefallen waren. Ich nahm sie, vorsichtig, jeden einzelnen auf meine Zeigefingerspitze und drückte sie dir auf die Wangen. Geh doch einfach mal weit weg und versuch ein Kartenspiel zu erfinden, von dem du niemanden erzählst. Geh doch mal wieder in den Zoo und zieh die Aufmerksamkeit der Tiere auf dich. Wenn du frustriert bist, leg dich doch auf den Boden, bis die Frustration immens gewachsen oder komplett verschwunden ist. Erfinde eine Religion und glaube an sie. Male deine Nase jeden Tag anders an. Hör einfach auf zu reden. Verlerne zu lesen und schaue dir ängstlich und demütig Buchstaben an. Tue dir heute weh. Tue morgen jemand anderem weh. Benutze mich als Klopapier. Teile das Geld, das du stiehlst. Leih dir ein Geschichtsbuch aus der Bibliothek und füge ein Kapitel hinzu. Schrei deinen Kapitalisten an. Ziehe es in Erwägung, zum Tag der Katastrophe zurückzukehren. Rede mit allen im selben Modus. Frag dich, was verdammt nochmal so witzig sein soll. Passe dich der Situation nicht an. Sprenge ein Tiergeschäft in die Luft. Hinterlasse keine Spuren. Denke für 24 Stunden angestrengt über die Konsequenzen nach. Verlasse deine Familie. Verlasse deine Familie. Verlasse deine Familie. Bilde eine Bande. Bilde eine Bande. Bilde eine Bande. Bilde eine Bande. Bilde eine Bande. Eine Band? Informiere dich über Ladendiebstahl. Opfere ein geliebtes Objekt an einen toten Gott, den du dir aussuchst. Schau einen Film, um es zu agitieren. Lümmel herum und iss viele Kartoffeln. Lümmel herum und iss viele Kartoffeln. Lümmel herum und iss viele Kartoffeln. Lümmel herum und iss viele Kartoffeln. Lümmel herum und iss viele Kartoffeln. Mit den Tickets raus aus diesem Höllenloch. Gut versteckt in unseren bunten Tornistern radelten wir die nächtliche Landstraße hinab. Du fuhrst vor mir und in meinem Fahrradlicht wuchs dein Schatten gigantisch groß auf dem Asphalt vor uns. Plötzlich waren da diese Bösen und führten eine Polizeikontrolle durch. Wütend blieben wir stehen, die Königskinderkronen stolz auf unseren Köpfen. Die Bösen kassierten unsere Kronen und Tornister ein und verfrachteten uns nach Totalität. Unsere Kidnapper befahlen uns einfach ganz wir selbst zu sein, was nicht geht und wir gelassen haben. Wir könnten unsere Nische finden. Wir könnten unsere Privilegien voll auskosten. Wir könnten unser Image aufwerten. Wir könnten Produkte herstellen und reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren, reproduzieren. Das war die Geschichte, wie ich einmal versucht habe, Jakob zum Kommunisten zu machen, von Operation Schwarz-Roter August, einem Kunstkollektiv von Studierenden der angewandten Theaterwissenschaft in Gießen. Es sprachen Johanna Maria Herschel, Jan Gemlich und Katharina Sendfeld. Text, Regie und Dramaturgie Jan Gemlich und Nana Melling. Eine Autorenproduktion aus dem Jahr 2014. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr in WDR 3.